antwortete John Eglinton, SWR 2 sind ohne Limit. Unseres brillanten Heute bis 6 Uhr morgens mit der 18-teiligen Hörspielfassung müde. Des Romans Ulysses. Wie ich höre, hat gestern Abend die Einzelteile, die den Kapiteln des Romans entsprechen, stehen auch im Internet. Zu finden sind sie auf swr2.de mit weiteren Informationen rund um Joyce und den Ulysses, sowie als Einzelfiles in den Apps SWR 2 und ARD Audiothek. In ihm entdeckt. Im nun folgenden 10. Kapitel ist es 15 Uhr in Dublin. Die Meerenge der Irrfelsen, die nur der Argonaut Jason durchquerte und die in Homers Odyssee nur knapp Erwähnung findet, nutzt Joyce als mythologische Vorlage für die 18 Episoden dieses Teils, in dem alle Dubliner Protagonisten sind. Wie viel habe ich eigentlich sie irren gleich wandernden Felsen und wie von einer geheimen Mechanik gezogen durch das Stadtlabyrinth. Humor, über eine Montagetechnik verknüpft Joyce ihre Handlungen und Buck Gedanken. Buck Mulligans wieder schweres Gesicht beäugte Stephen ein Weilchen. Dann trat er mit wiegendem Kopfe näher und zog ein zusammengefaltetes Telegramm aus der Tasche. Seine flinken Lippen lasen lächelnd vor neuer Lust. Heute bis 6 Uhr morgens. Telegramm. Sagte mein Name er. Ist Paula Schischonka und wir setzen unsere Joyce-Nacht fort. Er setzte sich auf eine Alle Ecke Folgen des der 18-teiligen Hörspieladaption des Ulysses sind übrigens auch im Internet zu finden. Entweder mit weiteren Informationen auf der Website swr2.de oder in den Apps SWR 2 und ARD Audiothek. Gezeichnet Daedalus. Im 11. Kapitel des Ulysses verweist Joyce gelassen? Mit dem Motiv der Sirenen erneut auf Homers Odyssee. College Green. Wer sich von ihrem Gesang verführen lässt, der kommt im Meer um. Odysseus kann ihm nur am Mast festgebunden widerstehen, während er seinen Gefährten die Ohren verstopft. Als Prolog des Kapitels montiert Joyce einen klangpoetisch verdichteten Text aus Sätzen, Motiven und Geräuschwörtern. Nach diesem experimentellen Auftakt, den Corinna Harfuch spricht, wird es konkreter. Es ist 16 Uhr in Dublin und Leopold Bloom sieht den Liebhaber seiner Frau in einem Hotel verschwinden. Er folgt ihm, widersteht aber dann den Verlockungen zweier Bardamen. Lieber hört er den Songs über der Liebe Unglück zu, die man dort zum Besten gibt. Ganz gesittet und zivilistisch und warten, dass es endlich mit Regnen anfängt. Endlich mit Regnen anfängt. Es wäre zwei ohne Limit. Heute bis 6 Uhr morgens mit der Hörspielfassung des Romans Ulysses. Natürlich stehen die Einzelteile, die den Kapiteln des Romans entsprechen, auch im Internet. Sie finden sie auf swr2.de mit weiteren Informationen rund um James Joyce und den Ulysses, sowie als Einzelfiles in den Apps SWR 2 und ARD Audiothek. Ist hinter dir her. Sagte er, im 12. Kapitel gerät Leopold Bloom, wie einst Odysseus, ins Land der einäugigen Barbaren, auch Kyklopen genannt. Und Polyphem ist bei Joyce der Dubliner Bürger, dessen Antisemitismus brutal und ungefiltert hervorbricht, als in einem Pub um 17 Uhr Bloom seinen Namen und seine mosaische Abstammung nennt. Es sprechen Thomas Thieme und Sepp Bierbichler. Lacht er. SWR 2 ohne Limit. Seit 23 Uhr brachten wir die Teile 8 bis 12 der 18-teiligen SWR-Hörspielfassung des Ulysses von James Joyce. Kommenden Samstag ab 23.03 Uhr geht es in SWR 2 weiter. Alle Folgen finden Sie auch im Internet, entweder mit weiteren Informationen auf der Website swr2.de oder als Einzelfiles in den Apps SWR 2 und ARD Audiothek. Die Türe schloss sich. Am Mikrofon Paula Schischonka. Ich habe Sie durch die Nacht begleitet und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Sich die Karte. Bis zu den 6 Uhr Nachrichten hören Sie Musik von Johann Sebastian Bach mit Glenn Gould am Klavier. Jehova, der Sammler der Vorhäute, ist nicht mehr. Ich fand ihn drüben im Museum, als ich die schaumgeborene Aphrodite begrüßen ging. Den griechischen Mund, der noch nie sich im Gebet verzerrte. Jeden Tag müssen wir ihr unsere Huldigung darbringen. Leben des Lebens, deine Lippen entflammen. Jäh. Wandte Mulligan sich an Stephen. Er kennt dich, Kinch. Er kennt auch deinen alten Herrn. Ah, ich fürchte mich. Er ist griechischer als die Griechen. Seine blassen Galiläa-Augen ruhten auf ihrem Mittelgrübchen. Venus Kallipyge. Ah, der Donner dieser Lenden. Der Gott verfolgend die versteckte Maid. Wir wollen mehr hören. Entschied John Eglinton. Wir beginnen uns für Mrs. S.